hatte neulich ein Gespräch mit Schirmacher, fand ich ganz gut, der so plötzlich als neue Erkenntnis mir sagte, er fängt jetzt an zu verstehen, dass mit der DDR auch die Bundesrepublik verschwunden ist. Mit dem Osten ist der Westen verschwunden. Das ist das Interessante. Wenn ich das richtig verstehe, ist also sozusagen die Intelligenz ein agrarischer Beruf. Ja. Er kultiviert etwas. Er macht Pflanzstätten wie die Kameralisten. Ja, es gibt von Nietzsche so eine schöne Formulierung. Die Pflugschar des Bösen. Immer wieder muss die Pflugschar des Bösen kommen. Das machen Intelligenzler. Ja. Und was macht die Pflugschar des Bösen? Na, die muss einfach alle Koalitionen, alle Allianzen in Frage stellen. In der Erwartung, dass lebendige neue Koalitionen... Dass daraus andere sich ergeben. Aber die Aufgabe der Intelligenz ist, Chaos zu schaffen, glaube ich. Und also die Ordnungsvorstellungen, die ja immer illusionär sind, immer Verengungen von Sichten sind, die zu stören. Oder aber du würdest eigentlich diese Humantexte, dass man sagt, das Gute siegt. Ja? Wir müssen jetzt Artikel 1 Menschenwürde garantieren, Artikel 2 weitermachen zögerlich. Wie ist das Unsinn? Ist das nicht eine Frage der falschen Erwartungen? Wer hat nicht versagt in den letzten Jahrtausenden? Die Politiker haben auf jeden Fall immer versagt. Das ist ihre Aufgabe, zu versagen. Die Bauern? Die Bauern, das ist was anderes. Die Bauern können gar nicht versagen, die müssen ihre Arbeit machen. Sonst hat keiner was zu fressen. Und auf Fremdengebiet kann es sein, dass sie versagen. Wenn sie nach Ostpreußen einmarschieren sollen, als russische Bauern, wo sie nicht hinwollten, dann versagen sie. Auf richtigem Gebiet, auf ihrem eigenen Acker, versagen sie nicht. Und das Problem des Versagens der Intellektuellen ist ja, dass sie ihr Gebiet verlassen haben wahrscheinlich. Ja. Es gibt da ein anderes Beispiel, das du nanntest, von einem russischen General, der in seinem Flugzeug umherfliegt, dort eine volle Atomausrüstung mit sich trägt und sagt, er ist jetzt zum Islam übergetreten. Was ist das für ein Fall? Das ist ja auch so ein imaginärer Punkt. Ja. Ich weiß leider nicht viel mehr als das, was du gesagt hast jetzt. Ja. Das ist ein ehemaliger Luftwaffengeneral oder Chef, der in einem privaten Flugzeug jetzt um die Welt fliegt. Das war die Meldung in Le Monde mit Atombomben an Bord. Und als Muslim, der er jetzt geworden ist oder wieder geworden ist, seinen Muslimbrüdern in Bosnien helfen will und er will auch nach Washington fliegen, damit die seinen Muslimbrüdern helfen, aber immer mit der Drohung seiner Bomben an Bord. Das ist so eine Freisetzung auch von Wahnsinn, Wir haben Chaos, im Grunde früher immer gedacht, dass Sporenelemente von Vernunft, über die Welt fragmentarisch verteilt, irgendwann die Aufklärung hervorbringen. Und jetzt könnte man sagen, dass also Spurenelemente von Chaos vielleicht doch die Aufklärung hervorbringen. Glaube ich schon, ja. Weil irgendwann muss man was finden dagegen. Ja. Ich kann dir das ganz persönlich beschreiben. Ich wurde von der Frankfurter Rundschau gefragt nach einem Beitrag über Rostock. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Nein. In der Rundschau. Und da gab es gleich einen Kommentar dazu von der Redaktion, dass ich mich zu den Blutsäufern geselle, also Kleins Bohrer und Biermann. Ist gar nicht wichtig, aber. Dass du dazu zählst. Ja. Es war eigentlich nur der Versuch, etwas nicht zu verstehen, was ich geschrieben habe. Zum Beispiel, dass die beste Beschreibung des Jugoslawien-Problems und des Jugoslawien-Kriegs ist Weekend von Godard. Das ist Jugoslawien. Das hat er präzis beschrieben. Und diesen Film habe ich gesehen in Paris, damit fing dieser Text an, in einem kleinen Kino in Saint-Germain. Da saßen drei Amerikaner und ich. Wann hast du das gesehen? Das war vor 7, 8 oder... Ja, also vor relativ acht, spät. Acht das ist Jahren ja ungefähr, sehr viel früher entstanden. Das ist ja in 60 Jahren. Ich habe ihn vorher schon mal gesehen, aber dann in Paris nochmal. Das saßen drei Amerikaner und ich. Niemand mehr. Und der jugoslawische Krieg hat viel mehr Zuschauer. Das ist schon mal so ein Problem. Aber die beste Beschreibung ist Weekend. Oder so eine Geschichte, die erzählte mir ein Jugoslawe. Die Männer in Belgrad fahren zum Wochenende zum Schießen nach Bosnien. Das ist normal, das ist Weekend. Und ich meine, am Schluss bleibt dir nichts anderes übrig, als, das wollte ich dir eigentlich sagen, wenn ich jetzt denke an Brigitte und dass sie ein Kind kriegt und dass das mein Kind ist, dann bin ich natürlich mit der Frage konfrontiert, wenn ich all diese Endzeit-Szenarien, die man sehr gut beschreiben kann, und die sind auch völlig logisch und schlüssig, aber wie soll man das seinem Kind erklären? Und da fiel mir dann nichts mehr ein als so ein Satz, dass diese Einsamkeit vielleicht eine Hoffnung ist. Dass man mit dieser Frage einsam ist und allein ist. Mit der Frage, wie man das seinem Kind erklärt, diese Situation, die gesamte Weltlage. Wie erklärst du diese Weltlage deinem Kind? Und mit dieser Frage bist du allein. Da musst du was finden. Da hast du recht. Wie erklärst du es deinem Kind? Da hast du sehr recht. Und vielleicht ist diese Einsamkeit eine Hoffnung. Da muss einem was einfallen. Nur das ist ganz irrational. Das wäre dein Impuls sozusagen gesehen auf 2014. Ja, dass wir nicht nur 2014, 1914 hätten. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Nun wirst du deinem Kind nur eine gewisse Zeit von Jahren begegnen. Genau. Aber in der Zeit wird es mich fragen. Wenn du mal ausgehst von Berliner Ensemble, was hast du da vor? Das ist ja ein dramatischer Ort. Ja. Du, was ich da vorhabe, ist ganz simpel. Ich will meine Stücke da inszeniert sehen. Das ist ganz privat, ganz egoistisch. Ich glaube, nicht nur egoistisch, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen Ort hat, auch ein Theater hat, in dem Geschichte aufgearbeitet wird und ein Theater, was nicht nur ein Repertoirebetrieb hat, was nicht nur einfach Produkte verkauft für den Tag, für die Aktualität. Und das ist die Idee. Das setzt voraus, dass man en suite spielt, dass man nicht einen Repertoirebetrieb macht. Das ist alles ungeheuer schwierig. Es geht gegen alle deutschen Strukturen, gegen alle deutschen Theaterstrukturen, ist sicher sehr schwer. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Theater behauptet als einen Ort von Geschichtsschreibung. Und das ist eigentlich das Konzept. Könntest du dir vorstellen, dass man zwei Abteilungen macht? Die eine macht die Geschichtsschreibung, die andere macht die wissenschaftliche Herstellung von Skandalen? Ja, absolut. Ja. Müsstest du dafür das Theater die zweite Hälfte privatisieren? Das wird ja privatisiert, das ist die Voraussetzung dafür. Und ob uns das gelingt, ist zum großen Teil leider eine Geldfrage. Aber das ist die Idee. Ich stelle mir vor, so ein Projekt. Es gibt einen Regisseur aus Wien, den du nicht kennst, Josef Seiler, der hat jetzt in Tokio die Hamlet-Maschine inszeniert. Und es ist sicher eine ganz terroristische Inszenierung. Ich habe es nicht gesehen, ich kenne andere Arbeiten von ihm. Einmal dauert es 12 Stunden, einmal dauert es eine halbe Stunde. Und es war offenbar für die Japaner eine Provokation, auch eine Sensation. Und ich möchte gern, dass der die Möglichkeit hat, zum Beispiel, das ist eine alte Idee von mir, es gibt eine Kneipe, oder eine Diskothek, an der Theke, hinter der Theke steht Stalin, der macht die Cocktails, die Getränke, der Kellner ist Lenin, das Barkeeper, der Kellner ist Lenin, dann gibt es eine Dame, die macht Striptease, das ist Rosa Luxemburg, dann sitzt da ein Herr, der ist Marat, und dann gibt es ein jugendliches Publikum. Und irgendwann wird Marat von einem Mädchen erstochen, weil die eine bestimmte Musik hören will und die mag der Marat. Die mag der Marat nicht. Aber was mich interessiert daran ist, dass man da nichts schreibt, sondern dass ein Regisseur mit Schauspielern und auch Laien, wie du willst, da eine Sache entwickeln. Nur mit Originaltexten. Also Lenin spricht nur Lenin, Rosa Luxemburg spricht nur Rosa Luxemburg, Stalin spricht nur Stalin und sowas. Ne? Und sowas muss möglich sein im Theater. Du hast hier einmal in einem Gedicht, hast du Napoleon und Lenin in ein Gedicht zusammengebracht, obwohl du nicht irgendwie behauptet hättest, dass die irgendetwas Denkbares miteinander zu tun haben. Sie sind so verschiedene Charaktere. Ja. Lenin ist nie bonapartistisch gewesen, aber du hast eins angedeutet, nämlich, dass der berühmte Mann, der Staatengründer, der Systemgründer, der große Politiker eigentlich zu lebenden Zeiten ein Denkmal ist, und sein Mörtel schrie. Also, das heißt, Napoleon zum Beispiel weinte, als bei Wagram seine Garde ihren Fluchtweg über die eigenen Blessierten nahm. Da hätte er noch nicht geweint. Er hat geweint wegen der nächsten Zeile. Als die Blessierten schrien, vive l'Empereur. Das heißt also, weil das durchhält. Er irgendwie da hat er eine geweint Sekunde aus, lang mehr wert ist. Da hat er geweint. Beschämt weinte er. Ja. Vielleicht nicht beschämt, vielleicht geschmeichelt. Man kann auch geschmeichelt weinen. Er weinte in Wirklichkeit ist, in dieser Schlacht, weil sein Marschall Land ist klar. Nicht, sein Bein verloren hatte und er diese Beinwunde, ein zerquetschtes, zermatschtes Gerippe. Auch vielleicht ein falscher Bericht. Auch falsch. Vielleicht weinte er überhaupt nicht? Er weinte wahrscheinlich aus Rührung, weil die immer noch diesen Jubelruf für ihn hatten. Jetzt hat dieses Gedicht einen Abgesang. Und er weinte aus Narzissmus. Aus Empfindung. Ja. Und jetzt gibt es einen Nachgesang hier. Mit Lenin. Lenin auf die Hasenjagd gelenkt. Von seinem Fahrer, sonstige Begleitung keine. Das war sein Urlaub. Lenin traf einen Bauern, der den Wald nach Pilzen abging. Seine Jagd fiel aus. Der Alte schimpfte auf die Sowjetmacht. Im Dorf oben und unten immer noch viel Reden, wenig Mehl. Die Pilze auch knapp. Der Punkt ist wichtig, weil für alles, was nicht mehr funktionierte, wurde der Staat verantwortlich. Auch wenn weniger Pilze wuchsen, war die Partei dafür verantwortlich. Auch wenn es regnete zum falschen Zeitpunkt, das war die Partei. Lachte, als Lenin die Beschwerden aufschrieb, das Dorf Namen und Fehler der Genossen. Er hatte sich auch schon beschwert, nicht zweimal. Das nicht erklären. Wer sind wir? Wenn du Lenin wärst zum Beispiel und Lenin wäre ein Mann wie du, der zuhört, man könnte glauben, dass es anders wird, aber du bist nicht Lenin und so bleibt es.